Der Bienenumzug. Aufgeregt schwamm Walli vor der Robbeninsel auf und ab. Na Walli, was ist los? Was kann ich für dich tun? Tut mir leid, ich habe keinen frischen Fisch. Auf den hatte es das Walross ja auch gar nicht abgesehen. Aber ich bring dir was Leckeres mit. Jetzt war es genug. Mit einem Satz sprang Walli aus dem Wasser. Genau auf Captain Tollpatsch zu. Und sorgte so dafür, dass der sich endlich umdrehte. Und endlich merkte auch der Captain, was das Walross schon lange vor ihm bemerkt hatte. Walli, siehst du das? Das Leuchtturmlicht flackert fürchterlich. Gut, dass ich das gemerkt habe, sonst hätten wir Ärger bekommen. Captain Tollpatsch lief schnell die Stufen zum Leuchtturm hinauf. Durch das Geflackere könnten sich Schiffe verfahren. Zwei Bienen sausten um seinen Kopf herum. Hoppla, hallo, ich dachte schon, was summt hier denn so? Als Captain Tollpatsch die Tür des Leuchtturms öffnete, flogen noch mehr Bienen auf ihn zu. Na los, raus mit euch. Bienen brauchen Freiheit, sie gehören nach draußen in die wunderschöne Natur. Ich höre es immer noch summen. Der Scheinwerfer mit dem flackernden Licht befand sich in einem großen Kasten, der auf der Rückseite verriegelt war. Doch als der Captain den Riegel öffnen wollte, fasste er in etwas Zähes, Klebriges. Was ist das denn so kaugummi-klebrig? Ah, es ist Honig. Deswegen schwirren und summen die ganzen Bienen da drin herum. Aber wie kam der Honig dorthin? Das verstand der Captain sofort, als er den Riegel zur Seite schob. Heiliger Heer, ein ganzer Bienenstock! Kein Wunder, dass das Licht flackert. Ich brauche Beistand, um die Brummer in bienenfreundliche Breiten zu bringen. Die Fellfreunde waren schon den ganzen Tag auf der Wiese vor der Einsatzzentrale. Dort legten sie ein kleines Beet an, in dem sie Blumen pflanzen wollten. Rocky und Zuma gruben gerade noch einmal die Erde um, als Sky mit Hilfe eines kleinen Handwagens schon die Pflanzen brachte. Sehen die Blumen nicht toll aus? Die Blumen leuchteten rot und weiß und blau. Ja, und sie duften gut. Pflanzen wir sie ein. Ruff, ruff. Greifer. Vorsichtig setzte Mischling Rocky die erste Blume im Beet ab. Ups, schön stehen bleiben, hörst du? Aber die Blume wollte nicht stehen bleiben. Ich grab das Blümchen ein, damit es nicht umfällt. Ruff, ruff, schaufel! Rubble schaufelte einen Haufen Erde um die Blume herum. Jetzt stand sie ganz fest. Ein schönes Beet, super gemacht. Danke, Ryder. Ich würde gern beim Einpflanzen mithelfen, aber... Aber was, Chase? Von den Blumen muss ich niesen. Ich kann helfen! Marshall kam so aufgeregt angelaufen, dass er den Handwagen mit den restlichen Blumen erst sah, als es schon zu spät war. Oh, Hilfe! Die segelten durch die Luft und fielen genau auf Chase. Ups. Marshall! Der kleine Polizeihund musste so doll niesen, dass die Blumen wieder durch die Luft sausten und dieses Mal mitten im Beet landeten. Wunderschön sah das aus. Wahnsinn! Danke, Chase. Aber dann wurden die Freunde unterbrochen. Hallo, hier ist Ryder. Hier ist Captain Tollpatsch. Mein Leuchtturm wird von schwer beschäftigten, brummenden Bienen bewohnt. Das klingt nach einem Problem. Ein Riesenproblem. Können die Helfer auf vier Pfoten den Bienenstock in den Obstgarten von Bauer Alfred bringen? Das kriegen wir hin, Captain. Kein Einsatz zu groß, keine Biene zu klein. Paw Patrol, zur Zentrale. Ryder braucht uns. Die Fellfreunde liefen zum Fahrstuhl der Zentrale. Nur Marshall nahm den Handwagen mit den restlichen Blumen. Wenn auch nicht ganz freiwillig. Und natürlich kam er mal wieder als Letzter an. Mit den Blumen. Also, das kann nicht jeder, das müsst ihr zugeben. Der gläserne Fahrstuhl brachte die Freunde hinauf in das oberste Stockwerk. Und als sie dort ankamen, steckte jeder von ihnen in seinem Einsatzanzug. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Gut, dass ihr da seid. Captain Tollpatsch braucht unsere Hilfe. Sein Leuchtturmlicht spielt verrückt, weil sich dort ein Bienenschwarm eingenistet hat. Wir müssen die Bienen da rausbekommen, aber ein Umzug könnte die Bienen aufregen und vielleicht stechen sie uns? Ja, ganz genau. Also müssen wir was tun, um sie zu beruhigen. Rocky, Kannst du deine Luftpumpe in dein Räuchergerät umbauen? Kriegst du das hin? Rauch macht Bienen sehr müde. Dann stechen sie nicht und fliegen auch nicht weg. Rocky rockt! Marshall, wir können deine Wasserdüsen gebrauchen, damit das Räuchergerät nicht zu heiß wird. Ich bin bereit! Wuff, wuff, Rettungshund! Und nun kommen wir zu dir, Sky. Du fliegst den Bienenschwarm mit deinem Hubschrauber zum Obstgarten von Bauer Alfred. Ich bin der Flughund! Die Helfer auf vier Pfoten legen los! Zuma, Chase und Rubble blieben in der Zentrale. Für den Fall, dass Ryder sie doch noch brauchen würde. Rocky, Sky und Marshall dagegen sausten die Rutsche mit den vielen Kurven hinunter und sprangen dann in ihre Fahrzeuge. Ryder rutschte in der Zwischenzeit die Stange hinunter und erwartete die Fellfreunde vor der Garage auf seinem roten Quad. Bald darauf waren sie auch schon unterwegs Richtung Strand. Als sie dort ankamen, fuhr Ryder die Kufen seines Quads aus. So konnte er auch auf dem Wasser fahren. Er lenkte sein Fahrzeug zu dem kleinen Schlauchboot hinüber, das im Sand lag und neben dem Marshall und Rocky warteten, und befestigte es hinten an seinem Quad. Na los, springt ins Boot und dann fahren wir rüber zum Leuchtturm von Captain Tollpatsch. Um zu seinem Leuchtturm zu kommen, muss man ja wohl leider über das Wasser. Wasser mochte Rocky überhaupt nicht. Also Sky, wir brauchen dein Seil. Dann kannst du das Räuchergerät und den Bienenkasten zum Leuchtturm bringen. Gut gemacht! Schnell holte Ryder aus Rockys Recycling-LKW den Bienenkasten, den der kleine Mischling gebaut hatte, und die umgebaute Luftpumpe. Dann ließ Sky aus ihrem Hubschrauber ein dickes Seil mit einem Haken herunter, den Ryder an dem Kasten festmachte und zog ihn hoch. Rocky und Marshall sprangen ins Boot, Ryder auf sein Quad und schon sausten sie über das Wasser. Captain Tollpatsch wartete bereits am Strand der Robbeninsel. Danke, Ryder, dass du extra hier rübergekommen bist. Und ihr auch, ihr Hundehelden. Wir helfen doch immer gern, Captain. Sky, hier kannst du alles runterlassen. Geht sofort los! Vorsichtig setzte sie den Kasten samt Luftpumpe auf den Boden ab. Das ist der neue Bienenkasten, den hat Rocky gebaut. Und wir haben alles hergebracht, ohne nass zu werden. Und dein Räuchergerät haben wir auch. Na dann probieren wir doch mal aus, ob es auch raucht. Rohrzange! Mit Hilfe seiner Zange drehte Rocky die Ventile auf. So müsste es klappen. Das ist ja wunderbar. Bienen schlafen gerne dort, wo es Süßes gibt. Wenn wir hier drin Zuckerwasser versprühen, dann bleiben sie bestimmt in dem Kasten. Sagten sie versprühen? Wasserdüsen! Wir können dafür meine Zuckerwürfel nehmen. Captain Tollpatsch füllte seine Zuckerstückchen in die Wasserdüsen, die Marshall auf dem Rücken trug. Im Nu spritzte Zuckerwasser in den Bienenkasten. Und auf Rocky. Und ich dachte schon, dass ich heute mal trocken bleibe. Das hast du gut gemacht, Marshall. Den Bienen wird ihr neues Zuhause bestimmt gefallen. Der Captain schnappte sich den Bienenkasten und die umgebaute Luftpumpe und brachte beides mit Hilfe der Paw Patrol hinauf auf den Leuchtturm. Die summenden Summer sind da drin. Wir werden sie mit Rockys Räuchergerät beruhigen. Hier kommt der Rauch. Rockys umgebaute Luftpumpe funktionierte wie ein Blasebalg. Und immer mehr Rauch nebelte die Bienen ein. Die Wasserdüsen sind bereit, falls ich das Gerät abkühlen muss. Danach sah es im Moment allerdings nicht aus. Der Rauch wird die brummende Bienenbande bestimmt beruhigen. Vorsichtig näherten sich der Captain und Ryder dem Bienenstock, in dem es ruhig geworden war. Da ist sie ja, die Bienenkönigin. Behutsam nahm Ryder sie heraus. Wir setzen die Königin schon mal in den Kasten. Dann kommen die anderen Bienen freiwillig zu ihr. Und genau so war es auch. Jetzt fehlt nur noch ihr gemütlicher Bienenstock. Auch den brachten Ryder und Captain Tollpatsch nun in den neuen Bienenkasten. Euer neues Zuhause. Den Kasten bringen wir später weg, wenn sich die Summer in den Schlaf summen. Denn es heißt, dass schlafende Bienen niemals stechen. Und Marshall half den Bienen beim Einschlafen. Schlafet ein, ihr Bienchen klein, und zieht den Bienenstachel ein. Oh, wie süß. Wir müssen leise sein. Sky, hörst du mich? Es geht los. Alles klar, ich heb jetzt ab. Sorgfältig verschlossen Ryder und der Captain den Bienenkasten. Sky, lass das Seil zu uns runter. Sehr gut. Wieder befestigte Ryder den Haken an dem Kasten. Das war's schon. Du kannst losfliegen. Sofort nahm Sky Kurs auf die Abenteuerbucht. Es ist besser für die Bienen, über Butterblumen und Brokkolifelder zu fliegen. Naja, ob sie wirklich Brokkoli mögen? Sky war gerade erst losgeflogen, als plötzlich ein riesiger Vogel auf sie zukam und den Hubschrauber ins Trudeln brachte. Oh! Oh oh! Das ist der große Adler! Und den kannte Sky genau. Er hat mich gesehen! Was sollte sie tun? Ich muss mir was einfallen lassen. Den Bienen darf nichts passieren. Unten in der Abenteuerbucht streckte Walli gerade den Kopf aus dem Wasser, um einen Fisch zu verspeisen. Und das brachte Sky auf eine Idee. Ich hab's! Festhalten Sie! Sie drehte ab und ging in den Sturzflug. Der Adler blieb dicht hinter ihr, kam näher und näher. Wieder tauchte Walli auf. Wieder mit einem dicken Fisch. Der Fisch flog in die Luft, der Adler schnappte zu und verschwand mit seiner Beute in den Wolken. Danke für deine Hilfe, Walli. Der Adler ist bestimmt ganz stolz, dass er dir den Fisch weggeschnappt hat. Der Rest des Fluges verlief ohne weitere Zwischenfälle. Und schon bald hatte Sky den Obstgarten von Bauer Alfred erreicht. Sky, setz den Kasten neben den anderen ab. Der Bauer besaß selber mehrere Bienenstöcke und freute sich sehr auf die neuen Bienen. Nicht so schnell. Genau so, so ist es gut. Danke, Sky. Rasch löste er den Haken. Den Bienen wird es hier bestimmt gefallen. Kein Problem. Die Fellfreunde waren sehr erleichtert, dass alles so gut geklappt hatte. Wir haben's geschafft. Ein richtiger Bienenumzug. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Bienensummen reicht. Die Bienen schlafen. Ich mach den Kasten morgen auf. Sie sollen sich erst mal eingewöhnen. Natürlich waren die Fellfreunde und Ryder am nächsten Morgen schon ganz früh zur Stelle. Guten Morgen, Bauer Alfred. Wie geht es den Bienen heute? Seht mal. In dem Bienenkasten brummte und summte es. Und eine der Bienen flog direkt an Marshalls Nase vorbei, hinüber zu einem großen Baum. Oh, cool. Den Apfelbaum mag sie besonders gern. Seht ihr, sie saugt den Nektar aus der Apfelblüte? Dann fliegt sie zurück in den Bienenstock und dort macht sie aus dem Nektar Honig! Was meinst du, Ryder? Wollen wir ihnen etwas Honig geben? Ja, ich finde, das haben sie sich wirklich verdient. Rubble, Chase, Sky, Zuma, Marshall und Rocky mochten Honig wirklich sehr, sehr gern. Na, wer von euch möchte ein paar Honigleckerlis? Was für eine Frage. Alle natürlich. Die Hunde ließen es sich schmecken. Nur Marshall nicht. Sein Leckerli mopste sich nämlich eine Möwe. Oh. Mach dir nichts draus. Ich hab dir hier extra noch eins aufbewahrt. Den Rest des Tages verbrachten die Fellfreunde bei den Bienen, die sich schon ganz wie zu Hause fühlten. Und alle freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abenteuer.